Tahir Landstuhler, willkommen zur Folge 72, 17. November, Samstag, schönstes Wetter. Was macht man am Samstag? Geht dorthin, wo alle Japaner hingehen. Und zwar diesmal hatte ich mir vorgenommen, weil ich noch Japan Railpass hast, einen Ausflug auf oder eine Wanderung auf den Berg Takao. Takao, genau, ne, Takao. Müssen auch mitrechnen mit 10 Kilometer, 480 Höhenmeter. Anreise ist auch westlich von Tokio, so ein bisschen bummelzugmäßig, eine Stunde lang. War natürlich entsprechend los, kam jetzt nicht so super zeitig los dort angekommen. Wie könnt ihr auf den Berg wandern? Also es gibt 6 verschiedene Routen und es gibt natürlich auch eine Bahn, die ihr benutzen könnt. War aber natürlich entsprechend voll, also viel Familie, viele Rentner. Was ich gemacht habe, um so ein bisschen zu entschleunigen, ich bin natürlich nicht die gepflasterte Straße hochgelaufen, wo auch die ganze Tempel sind, sondern ich habe mich wirklich auf einen relativ anspruchsvollen Wanderweg gemacht. Ja, also anspruchsvoll von, ihr braucht schon ein paar ordentliche Schuhe, weil es über Felsen und Wurzeln geht und ach, relativ steil. Und ja, also wie gesagt, alles total machbar. Habe mein Sport-T-Shirt angehabt und wie gesagt, meine Wanderschuhe und meine Cargo-Hose und wie gesagt, bin losgelaufen. Am Anfang waren noch relativ viel Wandertouristen in Anführungszeichen. Also ich habe es so umschrieben, Tausende den Berg hoch, Hunderte überholt. Und ja, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube so 100 habe ich wirklich überholt. Da ich auch generell ein bisschen langsam laufe und ach am Berg, und jetzt halt hier jetzt nicht jünger waren, sondern ältere, war das wirklich so, du bist losgelaufen, hast eine Wandergruppe von 10 Mann gemacht, hast nur aufgeholt, hast ein bisschen gewartet, Entschuldigung, ob es sich ergibt und bist dort einfach vorbei und ein Konnichiwa gerufen und dann, wie gesagt, also die Begrüßung und dann ging es dort vorbei und hier war nur Landschaft zu sehen, keine Tempel, deshalb sage ich euch später, was meine Empfehlung ist. Und war dann praktisch irgendwann oben auf dem Gipfel angekommen und dann hallen euch fest. Fuji. Fuji ohne Wolken mit Spitze zu sehen. Ach, gleich Fotokamera rausgeholt, ein paar Bilder gemacht. Leider war es ein bisschen schwer zu fotografieren. Das heißt, entweder hat der Berg oder du warst scharf, aber die Kombination war ein bisschen schwierig. Ich selbst habe es nicht hingekriegt. Das heißt, ach, die Leute mit meiner Kamera haben es nicht hingekriegt. Ich meine, der Augenblick zählt. Ich meine, wenn du dort unter der Woche hochgewandert bist, früh morgens und du bist dort ganz allein und du siehst du Fuji und dann kannst du auch ein geiles, romantisches Bild haben. Aber so hast du im Endeffekt ein schönes, geiles Bild und im Hintergrund von dir sind 200 Leute, die dort ach, Picknick machen oder so, aber ach, bitte, lassen euch nicht abschrecken, ach, wenn es so Wochenende ist, ja, die Leute sind entspannt. Du kannst dort vor dem Gipfelstein, der auf sagen umwobene 599 Meter liegt, kannst du dich fotografieren. Dort sind einfach von 3 Seiten sind einfach Schlangen von Menschen, 30, 40 Personen, die einfach ganz gemütlich dort stehen und warten, bis sie halt ihr Foto machen können. Es gibt Lokalitäten, du kannst Essen und Trinken kaufen, aber wie gesagt, viele haben sich dort ihr Picknickdecke mitgenommen, haben Brenner angeschaltet, haben ihr Boxe gegessen und so. Also wie gesagt, total entspannt. Bisschen Geräuschpegel, weil sie sich halt unterhalten habe, aber jetzt nicht hier wie auf dem Bahnhof. Also wie gesagt, alles Erlebnis, sehr, sehr nice. Was man noch machen kann, wenn man ein bisschen früher dort ist, nicht so viel los ist, kann man dort noch andere Wanderungen machen, auch auf andere Berge, die ein bisschen weiter weg sind. Da müssen aber von diesem Gipfel Wanderung hat, also bis ich hoch habe ich so ungefähr 90 Minuten gebraucht, müssen noch mal 5 bis 6 Stunden rechnen. Und wie gesagt, deshalb, ach, mit der frühen Dunkelheit hier jetzt nicht zu unterschätzen. Dann bin ich auf dem Rückweg, habe ich mich für einen anderen Weg entschieden, der an einem Wasserfall vorbeiging. Und da war so ein Special Event, das ist ein Tempel, ein Schrein mit Mönch und der meditiert und der betet mit in diesem kalten Wasser. Also das war schon was sehr spektakulär, konnte auch ein paar Aufnahmen machen. Der ist wirklich hier am Anfang, hat so weißes Gewand an. Am Anfang tut er sich nur mit Wasser übergieße, aber dann setzt er sich wirklich in diesen Wasserfall rein und betet und meditiert und so. Und das war schon beeindruckend. Also wie gesagt, war schon sehr, sehr nice. Dann, wie gesagt, war ich wieder an dieser Bergstation angekommen, war 14.30 Uhr und dann dachte ich, hey, Onsen war ich noch nicht, also dieses japanische Bad. da muss ich hin. Das heißt, die nächste 3 Stunden habe ich mich mal schön im Onsen entspannt. Diese Spezialfolge, also dazu gibt es eine Spezialfolge, die habt ihr schon im Catcher drin. Das war, wie gesagt, sehr, sehr sehenswert. An dieser Stelle nochmal, wie gesagt, Eintritt war 1200 Yen. Machen es auf jeden Fall. Ihr könnt euch die Handtücher dort kaufen, Miete. Also wie gesagt, ist auf jeden Fall Event. Und auch wenn dann nur eine Stunde drin bleibt und nicht so wie ich 3 Saunagänge macht. Auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Zurück ging es dann praktisch wieder mit dem Bimmelbähnchen. War jetzt nicht super voll oder so. War ganz okay. Dann bin ich natürlich in der Stadt habe ich angehalten, Tokyo Station. Bin dann in eine 100-Yen-Laden drin, mir Stromadapter zu holen. Weil, wie gesagt, mein Stromadapter ist irgendwie weggekommen. Und war dann praktisch noch in der Kapuchiko-Sakura-Dori-Straße. Das ist dieses Amüsierviertel, wo man in Anführungszeichen ein bisschen aufpassen soll, weil man dann dort von dunkelhäutigen Ausländern in Kneipen aufgefordert wird und dann angeblich nach der Zunahme eines Getränkes irgendwann aufwacht und es kein Geld da. Also wie gesagt, es ist Regen und Treiben, weil dort das Robot-Café ist, Massize. Ich bin dreimal angesprochen worden, zweimal von Japanern, einmal von so einem Menschen. Und wie gesagt, du brauchst dir kein böser Blick zu geben, machst einfach nur Thank You und gehst vorbei. Also vorne an dem Ding stehen so ein paar Typen rum. Ich glaube aber eher, dass sie einen auf hart machen wollen. Also sie sind so Anzugträger, sehen original wie Japaner aus und sind so ein bisschen Mafia-Verschnitt. Aber wie gesagt, ach total, was heißt total harmlos? Also ich dachte einfach, komm, der muss aufs Bild, habe einfach ein Foto gemacht und habe jetzt auch keinen Schläger oder so gekriegt. Also wie gesagt, ich denke mal, alles total harmlos. Wie gesagt, ich habe meine Kamera hin in meinem Rucksack drin. Ich habe zwar auch so, extra Tasche, die schnittfest sind mit Stahlseil drin, habe ich auch gar nicht, ich muss separat erzählen, mit Stahl drin, also wo praktisch Diebstahl sicher sind. Aber ich habe die noch nicht mal zugemacht. Also wie gesagt, ich habe mein Rucksack hinten drin. Da geht keiner dran. Ach, wie gesagt, ist mein Geldbeutel hinten normal in der Hose drin. Ja, also ach, ist nicht vorne. Ist Handy in der Tasche. Du hast halt einfach hier Raumgefühl. Also das ist nicht, dass du wenn es eng ist, ist es nicht eng. Ja, also es ist nicht so wie, dass du einer direkt hinter dir steht und du denkst, oh, fummelt der in meiner Tasche rum. Alles easy, alles harmlos. Und wie gesagt, bin ich durch dieses Viertel rum, da war natürlich schon ein bisschen mehr los. Ach, an diesem Robot-Café oder so, waren auch dann natürlich mehr Touris und so. Aber wie gesagt, alles totally safe, wie ich immer so schön sage. Das ist so mein Hauptfazit schon, sage ich in jeder Folge schon. Aber wie gesagt, ich denke mal, für das hört ihr das auch, dass man einfach mal nicht so viel Details, wo man welche Straße und wie welcher Tempel hier heißt, sondern dass man einfach halt mal mitkriege, wie verhalten ihr euch oder wie passiert es einfach so. Dann, was noch eine Empfehlung ist oder auch keine, deshalb hörst du es ja, bin ich noch zum Government Building gefahren. Das ist das, was im Reiseführer steht, wo man kostenlos die Aussicht genießen kann. Ja, ist kostenlos. Muss man eine halbe Stunde warten, bis man auf den Fahrstuhl kommt. Es gibt den Nord- und Südtower. Südtower wird momentan renoviert. Soll man tagsüber hingehen, weil dann die Aussicht besser ist. Nordtower abends. Das Hauptproblem ist aber, wenn ihr denn das Sky Tower sehen wollt, geht das nur, wenn ihr ins Restaurant geht. Ich glaube, Mindestgetränk oder Mindestumsatz 500 Yen, 4 Euro, jetzt auch nicht so der Hit. Aber wie gesagt, da es generell zum Fotografieren ungeeignet ist, weil es zu hell ist und weil es zu doll spiegelt und weil er da richtig mit Abdeckding hingehen müsse, ist es für Hochfahren, Aussicht genießen, ein paar schlechte Handyfotos machen oder Kamerafotos probieren, ist es okay. Hab mit einem Kollegen gesprochen, den ich schon kennengelernt hat. Er sagt, Sky Tower ist besser. Gut, müssen aber halt 38, 40 Euro rechnen. Wetter, wenn es ein bisschen besser ist, vielleicht mache ich es noch rein. Aber ich denke mal, ich habe das, was man von Tokio, diese Mega-Metropole und dass man einfach diese riesige Stadt erleben muss, durchlaufen muss und auch sehen muss, für das reicht das auf jeden Fall. Also wie gesagt, deshalb, wenn ihr die Zeit habt, hauen die halb schon raus und geht einfach aufs Government Style Building. Dann war wieder Zeit zu essen. Ja, und was hat mir essensmäßig noch gefehlt? Und zwar ein Gericht mit Udon-Nudeln. Das sind ein bisschen dicker Nudeln, die werden in Verbindung bin nur mit dem Curry gegessen und ach, hier habe ich mal ein Restaurant gesucht und habe das einfach ganz easy am Automat bestellt. Hat sehr gut geschmeckt. Also wie gesagt, ich bin ja hier essensmäßig noch nie angegangen. Ja, und dann, wie gesagt, war auch hier dieser schöne, entspannte Tag mit Wanderung und Onsen oder so, war beendet und ich habe mich wieder nach dem Genuss einiger Eis wieder zurück ins Hotel gemacht. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Servus.